Und sie gingen hinein in das Grab und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Da läuft Maria Magdalena hinweg, soll's nachzusagen. Und da die Weiber darum bekümmert waren, dass der Leib Jesu nicht da war, siehe, da traten zu ihnen zehne Männer mit glänzenden Kleidern, und sie erschraken und schlugen ihr Angesicht nieder zu der Erde. Da sprachen Was suchen ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, ist auferstanden. Und es deuchten sie ihre Wort, eben als wären's Märlein, und glaubten ihnen nicht. Da aber Maria Magdalena also läuft, wie gesagt, kommt sie zu Simon Petru und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hatte, und spricht zu ging aber nicht hinein. Da kömmt Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und siehe die Leiden gelegt. Und das Schweißtuch, das Jesum um das Haupt gebunden war, war nicht bei den Leiden gelegt, sondern bei seinem Gewicht an ein besonderen Ort. Da ging auch der Jünger hinein, der am ersten zum Grabe kam, und sah und glaubte es. Denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zusammen, und Petrus verwundert sich, wie es zuging. Maria aber stund für dem Grabe und weinet draußen. Als sie nun weinet, trugen sie in das Grab und siehe zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und dieselben sprachen zu sei der Gärtner und spricht zu ihm. Herr, hast du ihn weggetragen? Hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn thank you. wandte sie sich um und sprich zu ihm. Das heißt, Meister, spricht Jesus zu mir. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meiner Kraft. Ich bin noch nicht aufgefahren zu meiner Kraft. Maria Magdalena, von welcher Jesus austrieb sieben Teufel, welcher er am ehesten erschien, da er auferstanden war, früh am ersten Tage der Sabbaten. Und sie ging hin und verkündiget denen, die mit ihm gewesen waren, die da leidet trugen und weineten, dass sie den Herrn gesehen hatte und solches hätt er zu ihr gesagt. Und dieselbigen, da sie hörten, dass er lebt und wäre ihr erschienen, gläubten sie nicht. Die Weiber aber gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langweiß Kleid an und sie entsetzten sie. Es war der Engel des Herrn, er aber sprach zu ihnen. Entsetzt euch nicht, entsetzt euch nicht, ich weiß, dass ihr sucht, was ihr notet, und alle Kräfte. Wir werden ihn sehen, wie er soll. sprangen schnell zum Grabe hinaus, mit Furcht und großer Freude. Und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten, denn es war sie zittern und entsetzen am Kommen und sagten niemand nichts, denn sie furchten sie. Und da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnet ihnen Jesus und traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen für ihn nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: zusammen mit den Ältesten und hielten einen Rat und gaben den Kriegsknechten Geldes genug und Strafen. Saget, sei der Gönner, sei der Gönner, sei der fruchtbar worden bei den Juden, bis auf den